Den Wind soll der Teufel holen. Verkriegt einem bloß die Augen. Ja, und atmen holen kann man auch kaum mehr. Trotzdem kommt er mir Winnetous wegen sehr gelegen. Winnetous wegen? Inwiefern? Nun, Mr. Webster, wie ihr seht, verwischt der Wind die Spuren der Comanchen im Sand. Wir würden ihnen gar nicht folgen können, wenn die Pfähle nicht wären. Allerdings. Aber was hat das mit Winnetou zu tun? Sehr einfach. Seine Spuren werden auch verwischt. Er muss doch ein Stück in das Kaktusfeld hineinreiten, in dem wir die Comanchen fangen wollen. Ah, mir dämmert's. Winnetou darf ja nicht drin bleiben. Er muss ja wieder heraus. Richtig, Hawley. Die Rothäute würden seine Spuren finden und erfahren, dass er umgekehrt ist. Nun kommt aber der Wind und zerstört alle Spuren. Wir können ihm nur dankbar sein. Ihr habt recht, Mr. Shatterhand. Jedes Ding hat eben zwei Seiten. Hallo, Sir. Nehmt schnell euer Fernglas zur Hand. Sind das da hinten am Horizont nicht Menschen? Die Comanchen sind umgekehrt. Sie sind doch misstrauisch geworden. Nein, es ist Winnetou mit seinen Apachen. Er ist also glücklich aus der Falle raus. Hat die Comanchen in einem Bogen umritten, um dann in ihrem Rücken auf uns zu warten. Natürlich sagte er sich, dass wir seine Leute leicht für den Feind halten könnten. Und darum hat er sie so aufgestellt, dass wir ihn sofort erkennen müssen. Hier, Mr. Schuhen, nehmt einmal mein Fernrohr. Ja, das ist allerdings sehr schlau ausgedacht. Die Apachen lagern so, dass sie die Figur eines Pfeils bilden. Und wohin ist die Spitze des Pfeils gerichtet? Nach Südost, also von uns weg. Aha, in dieser Richtung sollen wir also reiten. Ganz bestimmt soll es das besagen. Ja, außerdem zeigt uns Winnetou, dass alles in Ordnung ist, sonst würde er nicht so ruhig lagern und auf uns warten. Trotzdem habe ich ein Bedenken, Sir. Ja. Wir sind zwar heute mit Wasser versehen, aber es kann der ganze morgige Tag vergehen, bis wir mit den Comanchen fertig sind. Und dann brauchen wir wieder einen vollen Tag, ehe wir die Oase erreichen. Ich kann euch beruhigen, lieber Schuhhänd. Wir werden eine Reiterkette bilden. Hm? Bitte erklärt uns das deutlicher, Sir. Wasserschläuche haben wir ja genug, nicht wahr? Die schicken wir zur Oase zurück und lassen sie dort wieder füllen. Aber, Sir, dann vergehen ja zwei Tage, bevor die Wasserholer zurück sein können. Nein, es werden in gewissen Abständen bis zur Oase Leute aufgestellt. So braucht also kein Mann und kein Pferd die ganze Strecke zu machen, sondern nur von einem Posten zum anderen, versteht ihr? Ja, jetzt verstehe ich. Ihr denkt auch an alles, Mr. Shatterhand. Habt ihr das vorher mit Winnetou besprochen, Sir? Nein, lieber Schuhend, das war nicht nötig. Winnetou und ich haben fast immer die gleichen Gedanken und Entschlüsse. Seid ihr da sicher? Ihr werdet euch gleich davon überzeugen können. Lasst uns weiterreiten. Als wir bei Winnetou und seinen Kriegern ankamen, trat uns der Häuptling entgegen mit den Worten: Mein Bruder Charlie hat mein Zeichen verstanden. Ihr werdet einverstanden sein, wenn ich sage, wir wollen jetzt weiterreiten, um den Comanchen möglichst nahe zu bleiben. Wenn sie morgen in den Kaktus reiten, müssen wir so rasch hinter ihnen sein, dass sie nicht mehr umkehren und zur Seite ausweichen können. Wir brachen sofort auf. Der Wind war schwächer geworden und legte sich bald ganz. Kurze Zeit darauf kam auch der Mond durch. Die leeren Schläuche wurden auf Pferde geladen, mit denen einige Apachen davonritten. Winnetou begleitete sie bis zum nächsten Reiterposten, und wir konnten uns zur Ruhe niederlegen. Als Winnetou zurückkam, schlief ich bereits. Am anderen Morgen folgten wir den Comanchen so schnell, dass wir sie bald in Sichtweite hatten. Bisher hielten sie sich breit neben und hintereinander. Als sie an der schmalen Öffnung ankamen, die Winnetou durch einen Pfahl bezeichnet hatte, zogen sie sich zusammen und drangen, ohne anzuhalten, weiter vor. Sie hatten also keinen Verdacht geschöpft. Wir sahen sie bald in der Ferne verschwinden, als wir am Rande des stachligen Dickichts anlangten. In tausend und abertausend Stücken bedeckte der Kaktus eine Strecke, deren Ende nicht abzusehen war. Wir stiegen ab. Die Pferde wurden außer Schussweite hinter uns angepflockt und wir besetzten den Eingang in seiner ganzen Breite. Die Kaktusfalle war geschlossen. Jetzt mussten wir warten, bis die Comanchen die Stelle erreicht hatten, wo der Weg aufhörte. Dann mussten sie umkehren. Wir warteten eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Endlich entdeckte Winnetou mit seinen unvergleichlich scharfen Augen den nahenden Zug der Comanchen. Als sie nahe genug waren, um uns sehen zu können, hielten sie erstaunt inne. Erwarteten sie doch, die Soldaten zu erblicken. Der Häuptling Großer Donner schickte zwei seiner Krieger los, die unsere Absichten erkunden sollten. Winnetou und ich schritten ihnen langsam entgegen.